Denken Sie mal an den Karfreitag oder Aschermittwoch. Hm. Da essen Christen kein Fleisch. Und Freitag ist für viele ein Fischtag. Klar, nicht jeder hält sich da dran. Aber das ist bei den Muslimen auch nicht anders. Also so unterschiedlich sind sich die Religionen da jetzt auch nicht, Miss Henshaw. Vielleicht haben Sie ja recht. Ich denk mal drüber nach. Gut gemacht. Addiere auf deinem Zettel einen Punkt zu deinem Punktestand. Aber ich bleibe dabei. Diese Religion führt zu nichts. Die meisten Muslime sind faul und arbeitslos. Sie sollten sich mal ein Beispiel an Mr. Dyke nehmen. Der hat es zu was gebracht. Der macht Geld. Mr. Dyke? Egal. Unwichtig. Wer ist denn Mr. Dyke? Der Cousin des Pfarrers. Aber das ist nicht wichtig. Ich kenne den gar nicht so genau. Ich habe den nie getroffen. Aber ich weiß, dass er fleißig ist. Er hat die Schuhfabrik hier im Viertel aufgebaut. Und er fährt ein echt schickes Auto. Oh Mann, da würde ich gern mal mitfahren. Naja, vielleicht treffen Sie ihn ja doch mal. Wie gesagt, ich habe nur von ihm gehört. Mehr weiß ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Pfarrer einen Cousin hatte. Den sollte ich später mal aufsuchen. Ich habe jetzt jedenfalls zu tun. Ich muss mir den Schaden mal im Pfarrhaus anschauen und dann mit den Behörden reden. Wir sehen uns ja dann sicherlich dann bald. Sicher. Ich habe Sie schon lange genug aufgehalten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich mache mich da mal auf den Weg zu den Fulani-Hirten. Ekemendo Road, David Ajour Road, Dienstag 13.56 Uhr. Hier muss es sein. Ich sehe schon die Nomadenzelte der Fulanis und ihre Rinder. Ich sehe nur diese junge Frau. Entschuldigen Sie, mein Name ist Jan Cleverton. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Fatima, geh hinein. Wieso sprichst du mit Fremden? Und richte gefälligst dein Kopftuch. Oh, entschuldigen Sie die Störung. Ist das Ihre Frau? Ich wollte ihr nur ein paar Fragen stellen. Sie können mit mir reden. Ali Ahmed. Und Sie sind? Guten Tag, Mr. Ahmed. Mein Name ist Jan Cleverton. Miss Henshaw schickt mich. Ich hätte ein paar Fragen zum Brand heute Morgen beim Pfarrhaus. Henshaw? Diese Schnepfe. Was schiebt sie uns diesmal in die Schuhe? Wir haben keine Lust mehr, uns jedes Mal diese Vorwürfe anhören zu müssen. Wir haben mit dem Brand nichts zu tun. Sie wissen bereits davon? Ja, und es ist schrecklich. Genau wie die Entführung von Father Joe. Aber für diese dumme Gans ist unsere Religion immer der Sündenbock für alles. Ja, es gab mal Streit. Aber wir hier fühlen keinen Groll. Wir sind friedfertig. Sure 41, Vers 34. Nicht gleichen einander die gute Tat und die schlechte. Wehre ab mit der Besseren. Da ist der, mit dem du in Feindschaft lebst, wie ein inniger Freund und Beistand. Der Koran lehrt uns Vergebung. Wir sind schon lange bereit dazu. Aber die Christen kennen nur den Hass. Sie kennen die Liebe zu ihren Feinden nicht. Ganz besonders nicht diese Miss Henshaw. Es tut mir leid, dass ich Sie so in Aufregung gebracht habe, aber ich glaube, Sie haben da Unrecht. Das Christentum kennt die Feindesliebe, von der Sie reden, durchaus auch. Ach ja? Wo soll das denn stehen? Welchen Vers möchtest du zitieren? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Track 26. Rechtes Wort und Vergebung sind besser als Almosen, dem Kränkung folgt. Track 31. Wenn du nicht antworten willst, warte einfach ab.